Kapitel 6. Die körperliche Untersuchung. Übung 6.4. Beispiel. Körperliche Untersuchung Carsten Weber und Dokumentation. Wir befinden uns weiterhin im Schockraum der Notaufnahme, wo Herr Carsten Weber mit Verdacht auf einen zerebralen Infarkt bei linksseitigem Hemisyndrom eingeliefert wurde. Nachdem Frau Dr. Fiori die wichtigsten anamnestischen Informationen von Herrn Weber erhoben hat, führt sie eine neurologische und fokussierte internistische Untersuchung durch. Herr Weber liegt auf der Untersuchungsliege mit angehobenem Kopfteil in halbsitzender Position. Herr Weber, wenn Sie mich ansehen, können Sie mich scharf erkennen? Ja. Frau Dr. Fiori zeigt Herrn Weber drei Finger ihrer rechten Hand. Wie viele Finger zeige ich Ihnen jetzt? Drei. Da Herr Weber keine Veränderung des Sehens angab, verzichtet Frau Dr. Fiori auf eine genaue Visusprüfung mit Sehtafeln. Als nächstes prüft sie das Gesichtsfeld. Bitte schauen Sie mir auf die Nase. Ich bewege gleich die Finger meiner rechten oder linken Hand. Sagen Sie mir bitte aus Ihrer Perspektive, welche Hand sich bewegt. Frau Dr. Fiori bewegt zunächst ihren rechten, nach einer kurzen Pause dann den linken Zeigefinger. Und schließlich beide. Links, rechts, beide. Richtig. Dann untersucht die Ärztin die Pupillenreaktion. Nun leuchte ich mit einer Lampe in Ihre Augen. Bitte schauen Sie mir wieder auf die Nase. Abwechselnd leuchtet Frau Dr. Fiori vorsichtig in das linke und rechte Auge und stellt sowohl eine direkte als auch indirekte prompte Lichtreaktion beidseits fest. Nun widmet sie sich der Untersuchung der äußeren Augenmuskeln. Bitte schauen Sie auf meinen Zeigefinger. Den Kopf halten Sie gerade. Nur mit den Augen folgen Sie der Bewegung meines Zeigefingers. Falls Sie meinen Finger doppelt sehen sollten, sagen Sie mir bitte Bescheid. Von der Mittellinie auf Höhe der Nase bewegt die Ärztin ihren Zeigefinger nach links außen und nach rechts außen. Anschließend jeweils noch nach oben und nach unten. Dabei wandern die Bulbi konjugiert mit. Eine Fehlstellung findet sich ebenso wenig wie ein Nystagmus. Doppelbilder treten nicht auf. Als nächstes prüft Frau Dr. Fiori die Sensibilität im Gesicht, in den Versorgungsgebieten der drei Äste des Nervus trigeminus, jeweils im Seitenvergleich. Wenn ich Sie hier berühre, spüren Sie das auf beiden Seiten? Fühlt sich das gleich an? Ja, das spüre ich. Aber auf der linken Seite fühlt es sich irgendwie anders an. Spüren Sie die Berührung auf der linken Seite weniger stark? Ja, genau. Links weniger. Nun prüft Frau Dr. Fiori die Funktion des Nervus facialis. Bitte heben Sie die Augenbrauen, so wie ich Ihnen das vormache. Kneifen Sie die Augen zu. Gut. Nun zeigen Sie mir Ihre Zähne. Die Ärztin stellt fest, dass die Augenbrauen beidseits gehoben werden können. Der Lidschluss funktioniert auf beiden Seiten. Allerdings zeigt sich ein Hängen des linken Mundwinkels, verstärkt beim Zeigen der Zähne. Jetzt leuchte ich mit meiner Lampe in Ihren Mund. Öffnen Sie Ihren Mund, sagen Sie laut A, dann strecken Sie bitte Ihre Zunge heraus. Frau Dr. Fiori sieht eine mittelständige Uvula. Beim Herausstrecken der Zunge zeigt sich keine Deviation. Zum Abschluss der Untersuchung am Kopf prüft sie den Kornealreflex und den Würgreflex. Ich werde Sie mit einem Wattestäbchen vorsichtig an Ihrem Auge berühren. Bitte schauen Sie einmal nach oben. Hierbei geht es um die Prüfung eines Reflexes. Frau Dr. Fiori berührt die Hornhaut unterhalb der Pupille, woraufhin sich das Lid schließt, sowohl links als auch rechts. Nun öffnen Sie bitte noch einmal den Mund. Ich werde Sie mit dem Stäbchen einmal am Rachen berühren. Auch hier geht es um eine Reflexprüfung. Das kann etwas unangenehm sein. Bekommen Sie bitte keinen Schreck. Die Ärztin berührt mit dem Wattestäbchen den Rachenbogen links, dann rechts und beobachtet, wie die Uvula auf beiden Seiten reflektorisch zur entsprechenden Seite gezogen wird. Anschließend geht sie über zur Kraftprüfung. Jetzt möchte ich die Kraft Ihrer Muskulatur prüfen. Bitte reichen Sie mir beide Hände und drücken Sie fest zu. Frau Dr. Fiori greift nach den Händen des Patienten und testet den Handschluss im Seitenvergleich. Heben Sie bitte beide Arme nach vorne mit den Handflächen nach oben, so als ob Sie ein Tablett tragen würden. Schließen Sie Ihre Augen und halten Sie sie in dieser Position. Die Ärztin beobachtet ein Absinken im Armhalteversuch links. Als nächstes prüft sie die Kraft einzelner Muskeln und Muskelgruppen. Strecken Sie Ihre Hände nach oben. Ich versuche, sie nach unten zu drücken. Dann beugen Sie Ihre Hände nach unten. Ich versuche, sie nach oben zu ziehen. Gut. Nun beugen Sie Ihren Arm gegen meinen Druck. Jetzt strecken Sie Ihren Arm ebenso gegen meinen Druck. Erst rechts und danach links. In Ordnung. Heben Sie Ihre Arme zur Seite. Ich drücke sie gleich nach unten. Sie halten dagegen. Jetzt führen Sie Ihre Arme nach unten, ich drücke nach oben. Frau Dr. Fiori stellt einen eingeschränkten Händedruck links fest, ein Absinken im Armhalteversuch links und eine allgemein verminderte Kraft der linken oberen Extremität auf einen Kraftgrad von 4 von 5. Anschließend macht sie weiter mit der Kraftprüfung an den Beinen. Bringen Sie beide Beine in diese Position und halten Sie die Augen geschlossen. Sie führt die Beine des Patienten in eine 90-Grad-Beugung von Hüft- und Kniegelenk. Dabei stellt sie ein Absinken des linken Beines fest, ohne dass dieses die Unterlage berührt. Beugen Sie nun Ihre Hüfte und ziehen Sie nach oben. Ich drücke wieder in die entgegengesetzte Richtung. Dann drücken Sie das ausgestreckte Bein nach unten. Ich ziehe es nach oben. Danke. Beugen Sie jetzt das Kniegelenk, ziehen Sie Ihren Fuß in Richtung des Gesäßes. Nun versuchen Sie, das Bein durchzustrecken. Gut. Ziehen Sie zum Schluss Ihren Fuß nach oben, gegen den Druck meiner Hand. Drücken Sie Ihren Fuß nach unten, wieder gegen meinen Druck. Die Kraftprüfungen an den Beinen führt die Ärztin für einen Seitenvergleich zunächst an der rechten Seite und dann an der linken Seite durch. Wie an der oberen Extremität stellt sie eine Schwäche der Muskulatur der linken unteren Extremität fest, mit einem Kraftgrad von 4 von 5. Frau Dr. Fiori geht zur Prüfung der Reflexe, der Trophik der Muskulatur und des Muskeltonus über. Ich werde jetzt Ihre Reflexe mit einem kleinen Hammer prüfen. Dafür bewege ich zunächst Ihre Arme und Beine locker durch. Bitte versuchen Sie, diese zu entspannen. Dann klopfe ich mit dem kleinen Hammer kurz auf die Sehnen Ihrer Muskeln. Frau Dr. Fiori findet keine relevante Atrophie. Die Muskulatur ist beidseits normoton. In der Prüfung des Bizeps- und des Trizeps-Sehnenreflexes und des Radius-Periostreflexes findet sie keine Seitendifferenzen. Ebenso wenig bei der Prüfung des Adduktorenreflexes, des Patellar- und des Achillessehnenreflexes. Anschließend prüft sie die Koordination der oberen und der unteren Extremität. Bitte führen Sie Ihren Zeigefinger mit geschlossenen Augen auf Ihre Nasenspitze. Zunächst den rechten, danach den linken. Gut. Nun berühren Sie mit der Hacke des rechten Fußes das linke Knie und streifen Sie an Ihrem Schienbein hinab. Danach dasselbe mit der linken Hacke. Danke. Jetzt bewegen Sie bitte beide Hände hin und her, als ob Sie eine Glühbirne einschrauben würden, so wie ich Ihnen das vormache. Sowohl an der oberen als auch der unteren Extremität zeigt sich eine leichte Koordinationsstörung auf der linken Seite. Die Diadochokinese ist links verlangsamt. Frau Dr. Fiori testet im Anschluss die Sensibilität mit demselben Kommando wie bei der Prüfung des Berührungsempfindens im Gesicht. Sie stellt ein herabgesetztes Berührungsempfinden der linken Körperhälfte fest und außerdem einen Neglekt der rechten Körperhälfte. Die Prüfung des Sehens hatte keinen entsprechenden Hinweis für die visuelle Modalität ergeben. Da der Patient eine relevante Kraftminderung der linken unteren Extremität aufweist und Schwierigkeiten bei der Umlagerung vom Transportstuhl auf die Untersuchungsliege hatte, verzichtet Frau Dr. Fiori in der Notfallsituation auf eine dezidierte Prüfung von Stand und Gang. Sie ergänzt aber noch die wesentlichsten internistischen körperlichen Untersuchungen. Ich möchte gerne noch einmal Ihr Herz abhören. Können Sie dafür bitte das Hemd hochziehen? Die Ärztin auskultiert das Herz. Außerdem möchte ich den Bauch abhören. Ich klopfe dabei auf den Bauch und drücke vorsichtig. Sagen Sie mir bitte Bescheid, wenn es irgendwo unangenehm ist oder schmerzt. Sie auskultiert zunächst das Abdomen, lauscht den Darmgeräuschen, tastet nach Resistenzen und prüft, ob sich ein druckschmerzhaftes Areal findet. Nun muss ich noch Ihre Lunge abhören. Dafür ziehe ich das Hemd am Rücken hoch. Bitte atmen Sie durch den offenen Mund tief ein und aus. Immer wieder tief ein und aus. Frau Dr. Fiori hört ein expiratorisches Giemen bei einem verlängerten Expirium. Ansonsten ergeben sich in der internistischen Untersuchung bei einem adipösen Ernährungszustand keine auffälligen Befunde. Sie fasst für den Patienten ihre Untersuchungsergebnisse knapp zusammen. Herr Weber, ich habe bei Ihnen im Wesentlichen eine Schwäche der linken Körperhälfte festgestellt, mit einer Einschränkung des Berührungsempfindens. Diese Veränderungen sind wahrscheinlich auf einen Schlaganfall zurückzuführen. Wir müssen unbedingt ein Bild von Ihrem Kopf machen, ein sogenanntes CT. Anschließend besprechen wir, wie es weitergeht. Einverstanden? Ich muss in diese Röhre? Ja, genau. Dann können wir besser einschätzen, was die Ursache für Ihren Schlaganfall ist und wie wir Ihnen helfen können. Gut, einverstanden. Frau Dr. Fiori und Krankenpfleger Robert fahren den Patienten auf der Liege ins CT, wo sie vom Röntgenassistenten Herrn Nordhaus erwartet werden.